In diesem Pakt sind drei Parteien zu konstatieren. Die, gegen welche er geschlossen war, die ewig Betrogenen, das unglückselige deutsche Volk. Die Allerweltsbürger, die uns wohl bekannten Weisen von Zion und zu guter Letzt in seiner unersättlichen Machtgier nach einer schmerzlich lange entbehrten Weltherrschaft betrogener Betrüger, Rom. Dass aber Rom unbarmherzig zu guter Letzt der betrogene Betrüger sein wird, das ist die wohlverdiente Strafe für das Bündnis mit dem Antichristen gegen das deutsche Volk erleiden wird, ist unbestreitbar. Denn ein Kinderspiel ist es für Zion, wenn erst sein größerer Widersacher, der deutsche Mensch, hinweggeräumt wäre, der römischen Kirche den Garaus zu bereiten. Sind doch heute schon der abkommandierten Zion so viele im römischen Lager, ist doch der Weg, der mit jüdischem Golde und fingerfertig zu mimenden dogmatischen Fanatismus jedermann offen steht, ein derartig ausgetretener und allgemein zugänglicher, dass zur Verschlingung Roms Zion wohl die Hälfte der Zeit benötigen würde, die es zur Erledigung Deutschlands bedurft hätte. Aber was nützte diese wohlverdiente Strafe dem unglückseligen Deutschen, über dessen verwesenden Kadaver hinweg sie den scheinheiligen Widersacher ereilte? Und so heißt es denn, auf die Stimmen der Zeit wohl hinzuhorchen. Den Gerüchten, wie sie Zion ewiglich zur Verschleierung der wahren Geschehnisse, zur Verlockung Michels in die für ihn errichtete Sackgasse bereithält. Wohl zu lauschen und den Tönen, wie sie über die Berge herüberklingen, die richtige Deutung widerfahren zu lassen. Ein Bündnis Deutschlands aber mit dem ihm betrügerisch zurechtgelegten und umgedeuteten Bolschewismus hieße nichts anderes, als sich Seite an Seite mit dem Erzfeinde, dem sicheren Tode, preiszugeben, der dadurch noch unaufhaltsamer beschleunigt würde, dass die polnisch-französische Allianz, auch ein katholisch überwachtes Bündnis, den schönsten Vorwand hätte, Deutschland völlig zu vernichten, dass der satanische russisch-jüdische Bundesgenosse wie das gefesselte Schlachtvieh dem Todesstreiche entgegenführte. Da nun aber der unersättliche Hass der äußeren Feinde nur darum so unersättlich ist, weil Zions Allgegenwart ihn schürt, da nun aber Zion der wahre Bundesgenosse in dem Bündnisse mit Sowjetrussland wäre, so gäbe es gegen diese so meisterhaft vorbereitete gänzliche Vernichtung Deutschlands nur eine einzige Rettung: ein allzu spätes Erwachen der Einsicht in allen Völkern der Erde, dass sie immer und überall sich ja doch nur ad majorem Judae Gloriam bekriegen und dass mithin ein welterlösender Kampfruf die neu gefasste Parole über die Erde dahin brausen müsste: Feinde Zions aller Länder, vereinigt euch! Von einem der besten deutschvölkischen Blätter aufgrund der Entrüstungsbekundungen, die ein mit dem Namen des Verfassers gezeichneter Beitrag unter den Lesern hervorgerufen hatte, nicht mehr unter seinem Namen zum Abdruck gebracht. Konzertmeister Zion. Beinahe ein Jahr ist es her, dass wir mit einem Flugblatte, das geistige Jiu-Jitsu im Kampfe des Judentums gegen das Deutschtum, die Studentenschaft über die Methoden und Praktiken Zions zu belehren versuchten. Vergebliche Mühe. Immer und immer wieder gelingt es Zion auf dem Instrumente »Deutsches Volk« alle jene Töne hervorzulocken, die es für seine jeweiligen Konzertpiesen bedarf. Abermals ist ihm unter der Regie des wohlbewährten Dr. Bauer ein Musikstück genau nach der Komposition gelungen und das altbewährte und willfährige Instrument ließ sich nach wie vor alle erwarteten und gewünschten Melodien entlocken. Nun aber ist es hoch an der Zeit, endlich einmal einzusehen, dass alle Geschehnisse bei Zusammenstößen zwischen Zion und Deutschlands Wünschen planmäßig verlaufen, wie sie Zion im Vorhinein genauestens auszukalkulieren wusste. Wenn Herr Dr. Bauer die freisinnige Studentenschaft zu einem Vortrage gerade am Samstag um 12 Uhr einberief, so geschah dies natürlich deshalb, weil alles, was geradezu automatisch nun folgte und folgen musste, den geheimsten Plänen und Wünschen Zions auf das Genaueste entsprach. An jedem anderen Tage und zu jeder anderen Stunde würde eine Auseinandersetzung, wäre sie noch so gegen die deutschen Interessen gerichtet, völlig ungestört, ja von Andersgesinnten unbeachtet verlaufen. Gerade um diese Stunde dieses einen Tages aber halten die Couleur-Studenten ihren wöchentlichen Bummel auf der Universität ab. Und so brauchte der Abkommandierte nur in edler Entrüstung diese Studenten gegen die Aussprache im kleinsten Festsaale aufzuhetzen, und man konnte mit mathematischer Sicherheit darauf rechnen, dass diese kommen würden und sich Gemeinheiten gegen deutsche Verfügungen nicht würden gefallen lassen. Und so konnte dann Zion mit dieser Störung mathematisch rechnen. Herr Dr. Bauer konnte hoffen, als edler Märtyrer einige Püffe davon zu tragen, und der nächste Schachzug, das Aufgebot der Volkswehr, konnte aus langer Hand vorbereitet werden. Tiefe Entrüstung der deutschen Studentenschaft, Keilerei und Hinausdrängen der unbefugten Eindringlinge auf autonom akademischen Boden sind selbstverständliche Folgeerscheinungen, die im Plane Zions vorgesehen waren und mit der gleichen Sicherheit eintrafen wie alles Übrige. Und so hatte Zion alles erreicht, was es wollte. Die Freisinnigen sind verprügelt worden. In ganz Wien steht es jetzt den Führern der Sozialistischen Partei frei, die Arbeiterschaft mit der schamlosen Lüge aufzuhetzen, die deutsche Studentenschaft sei ihr feindlich gesinnt und müsse bekämpft werden, und, was das Allerschönste ist, während so die ganze Stadt Wien als ungehinderter Tummelplatz zu Zwietracht und Verhetzung für Zion offen steht, erlässt nun gar der Rektor als Gegenmaßregel gegen die misslichen Ereignisse das Verbot irgendwelcher politisch gefärbter Veranstaltungen und Vorträge an der Universität Wien. Das heißt aber so viel, dass, während Zion alles erreichte, was es zur Durchführung der eigenen Pläne wollte, es ihm obendrein noch gelungen ist, dank seines Meisterstückleins zu verhindern, dass auf der Deutschen Universität Wien für absehbare Zeiten Veranstaltungen im Sinne der deutschen Studentenschaften und des deutschen Gedankens stattfinden können. Ist das nicht herrlich? Und nun muss man nicht wirklich Zion bewundern, mit welchen einfachen Mitteln es ihnen nicht nur gelingt, sich Material zu beschaffen, im eigenen Lager die Feinde zu bekämpfen, sondern sogar durchzusetzen, dass im feindlichen Lager zum Danke für seine Anwürfe die feindlichen Stimmen nun gar zum Schweigen gebracht werden. Deutsche Studentenschaft Wiens und Volk von Wien, sofern ihr noch Menschen eines deutschen Willens verblieben seid, dient nicht immerfort weiter und weiter Zion zum wehrlosen Instrumente seiner musikalischen Künstlerschaft. Seht endlich dort bewussten Plan, wo immer noch blödsichtig und ahnungslos willkürliches Geschehen und vom Augenblicke geborener Zufall zu erblicken vermeint, und wisset es durchzusetzen, dass gerade jetzt auf dem Boden der Wiener Universität die Gelegenheit geboten werde, Angelegenheiten der deutschen Studentenschaft und die brennendsten Fragen der schwer bedrohten Zukunft der deutschen Stadt Wien und des deutschen Menschen in Österreich zu besprechen. Deutsches Volksblatt Wien, 23. März 1921.